Das Meer. Aha. Der Ozean. Die See. Angekommen. An der See. So ist es. Laut. Die Brandung. Wir sind da. Bibione ist anders. Bibione ist anders, ausgebucht. Eben. Nur hier war noch was frei. Eben. Man weiß sofort, warum. Dieppe. Nordfranzösisches Seebad im Departement Seine-Maritime. Ach, 36.000 Einwohner, 1442 Fertigstellung der Zitadelle, 1942 erster missglückter Versuch einer alliierten Landung. Eine Landung? Das war einmal. 1942. Missglückt. Nicht gelandet. Keine Menschenseele weit und breit. Nur wir liegen hier. Man fragt sich doch, warum hier niemand ist. Nur Strand. So weit du blickst. Total verlassen. Und Kreidefelsen. Mitten im August. Und Meer. Gibt es denn keine Badegäste außer uns? Und Himmel. Ich meine, es ist doch attraktiv hier. Ja. Ja. Wasser, Sonne, Strand. Ja. Strandkörbe. Ja. Hotel zur Seeseite. Ja. Und nicht mal teuer. Ja. Ja, irgendwas ist fischig. Was meinst du? Etwas stimmt hier nicht. Ich reise ab. Wasser, Sonne, Strand. Jawohl, alles vorhanden. Der Kies ist feucht, die Sonne milchig. Was macht das schon? Die Möwen schreien wie am Spieß. Das Meer ist unerträglich laut. Bei Ebbe wird es stiller hier. Mein Gott, noch stiller? Hallo? Warum ist denn hier niemand? Hallo? Hallo? Alleine in der Hauptsaison. Ach, Bibione. Ich wollte was erleben, ein Abenteuer. Oder zwei. Untertauchen in einer Masse ausgelassener, braun gebrannter Menschen, die nichts im Sinn haben, als sich zu amüsieren. Pitzbuin machen. Tratschen. Bingo spielen. Boccia im Sand. Sandburgen bauen und sich gegenseitig eingraben. Tretboot fahren, Gummiboot, Segelboot, Motorboot. In kleinen Strandbars Drinks trinken. Chianti, Campari, Martini. Stracciatella, Malaga, Maracuja. Schön. Stundenlang in der Mittelmeersonne liegen und braten. Den Bräunungsgrad der Haut vergleichen und dabei gewinnen. Unter Sonnenschirmen italienische Magazine blättern und die wahnsinnigsten Fetzen herausreißen. Durch Boutiquen schlendern am frühen Abend und lauter Schwachsinn kaufen. Abendessen vom Grill, so feurig scharf, dass mir das Wasser nur so in die Augen schießt. Aber gut. Mi piace le sporbine. Tanzen gehen. Le sporbine con i tacchi. Im weißen Kleid mit Schlitz, das seine Wirkung über meiner Karamellhaut nicht verfehlt. Amore. Angelo, ein Italiener am Meer. Wo der Sand noch warm, ganz warm. Und nochmal im Hotel unter der Dusche. Was machst du da eigentlich? Ich mach dir Bibione. Diep, ich glaub, ich träum. Wohin hast du mich hier geschleppt? Was ist das für ein Ort? Wasser, Sonne, Strand. Vielleicht die falsche Zeit. 25 Jahre kenne ich dich. Ich hätte es einfach wissen müssen. Was Uli in die Hände nimmt, verdorrt. Ich reise ab. Nimmst du mich mit? Ich denke ja nicht dran. Ich suche mir eine andere Begleitung. Hallo? Edel. Warte doch. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Endlich eine Menschenseele, Gott sei Dank. Hallo, hier sind wir. Hallo. Hallo. Hey, Mademoiselle, quittez la plage. Meint ihr uns? Il y a danger. Vous vous trouvez en zone interdite. C'est que cette plage que vous voulez est un parcours de mort. Ich verstehe kein Wort. Vous êtes sourde? C'est dangereux ici. La plage est une zone explosive. N'entendez-vous pas ces bruits, les explosions? On fait sauter l'Atlantique, vous allez gagner frontière allemande. Wir kaufen nichts. Quittez cette place, il y a danger. Was hat die Frau? Angst. Angst? Sie sind auch Deutsche? Ah oui. Verlassen Sie den Strand. Na sowas, wie ungezogen. Verschwinden Sie. Wir denken ja nicht dran, wir sind ja gerade mal angekommen. Der Strand ist Sprenggebiet. Das wüsste ich aber. Hey. Lassen Sie das los. Gehen Sie. Krapsch mich nicht an, du Hexe. Wer ist denn das? Wer ist das denn? Wer sind Sie überhaupt? Ah! Bosch. Eine Wilde. Eine Messerstecherin. Pfui, Ulrike, komm, wir gehen. Das reicht uns an Folklore. Ja. Da gehen wir doch lieber. Ja. Na, da gehen wir doch. Wir gehen. Bibione ist anders. Das büßt du mir noch. Bitte nicht. Wir kommen wieder. Bitte nicht. Nur jetzt nichts von den deutschen Weibern verpatzen lassen. Strandfreuden. Ich bin es, Gabriele. Hab keine Angst. Ich mach jetzt den Strandkorb auf. Schon der Geruch von Sonnenöl und angesenkten Leibern lockt gleich ein Dutzend deiner Häscher an. Die hatten einen Heidenspaß an dir. Heidenspaß. Front. Alignement. Au travail. Grau. Trist. Grau. Ost-Nordost. Luft und Wasser, eine dicke Küche. Der Frühnebel hängt nass im Meer. Die Wolken steigen drüber. Dazwischen passt kein Schiff. Nicht der Gedanke an ein Schiff. Von diesem Strand kommt niemand fort und niemand landet hier am 19. August. Mein Name ist August. Und wie heißen Sie? Liebgnädige Frau. Liebgnädige Frau, hallo. Liebgnädige Frau, wo waren Sie gestern? Liebgnädige Frau, wo waren Sie gestern? Sie waren raus mit Ihren Schwestern. Ihre Schwestern hießen Hans und Frieda. Nicht doch, nicht doch. Die schon wieder. Achtung. Halt, da ist sie wieder, die Messerstecherin. Da sitzt sie wieder. Aufgepasst. Da staunst du. Verschwinden Sie. Das hättest du nicht gedacht von uns, dass wir uns ebenfalls bewaffnen. Verschwinden Sie von diesem Strand. Der Strand ist öffentlich. Wir machen Urlaub hier mit allem drum und dran. Der Strand ist eine Attraktion. Mistweib. Schlampe. Dumme Stück. See, Luft, See, Sonne, See. Kesselwurst. Das ist nur aber unverschämt. Ich schlitz sie auf. Stich dich ab. Das will ich sehen. Das wirst du sehen. Mastschwein. Pissmaus. Fette Sau. Ich heiße Edelgard. Ich Gabriele. Und das ist meine kleine Schwester Uli. Uli, du stellst dich hier neben den Korb und hältst dich raus. Also, Gabi, bis aufs Blut. Blut. Blut? Du hast mich angereizt. Spinnst du oder was? Na, warte. Da läuft was aus. Da läuft was aus dem Strandkorb aus. Da läuft was aus und schnauft. Und so weiter. Und bibbert. Was ist denn das wieder für eine Schweinerei? Und weint. Da drinnen weint etwas. Haut ab, so schnell ihr könnt. Ihr bringt euch in Gefahr. Ach, was? Da ist ein Schloss vor dem Verschlag. Finger weg! Was haben Sie? Scheiß dich vor Angst in die Hosen. Mastschwein. Kesselwurst. Hallo? Da drinnen. Sie müssen keine Angst haben. Wir tun Ihnen nichts. Wir sind Deutsche. Ich hab's gleich auf. Keine Angst, wir kommen. Nicht schreien. Schreit doch nicht. Zu spät. Offen. Oh, mein Gott. Was ist denn das? Schrei. Was ist denn das für ein Wesen? Das kriegen wir schon wieder hin. Das verschlägt einem ja regelrecht den Atem. Bisschen Wasser, bisschen Seife. Das dampft, ja regelrecht. Sag mal, Gabi, wo hast du denn das Prachtstück her? Lasst ihn und geht. Ich kümmere mich um ihn. So siehst du aus. Hält die sich hier in aller Stille ein Lustknaben am Strand, ein zuckersüßes Äpfelchen, das noch kein Apfel ist, ein Äpfelchen im Schlafrock, verschissen. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, den Lustknaben am Strand. Und nenn das Sprenggebiet. Wie schlau. Ich sag dir, was wir machen. Wir waschen uns den Sprengsatz ab und nutzen ihn zu dritt. Ihr bringt euch in Gefahr. Ein Abenteuer wäre uns gerade recht. Ein wenig Spannung, etwas Heiterkeit. Ich habe jetzt Blut geleckt. Komm, Uli, pack den Krempel ein. Wir nehmen jetzt ein Frauenbad und der kommt mit. Ich weiß nicht. Das wird ein Spaß. Aber plötzlich ist alles so traurig. Weiß gar nicht, woran das liegt. Ich bin auch traurig. Ich nicht. Ich traure hier keinesfalls. Obwohl ich wahrlich allen Grund zum Schreien hätte. Diep. Verdammtes Kaff im Sommerloch. Alles Halbheiten. Halb traurig, halb lustig, halb stark. 11:30. Bis Mittag haben wir den Zuckerbengel hier aus seinem Ei gepellt. Und jede Frau erhält ihren Teil. Seht euch das Meer an, diese unendliche Weite, diese Gabriele! Komm doch näher! Lass uns zusammen essen! Dann nehme ich gleich ein Bad! Wer kommt mit? Oh! Das ist ja ein Eisbach! Oh, das ist ja der totale Eisbach! Aber ich war drin! Das Picknick ist soweit! Na bitte, Uli, sieh mal meine Gänsehaut an. Das Essen ist fertig. Gänsehaut? Ja, Gänsehaut. Gabi? Komm, das Picknick ruft. Komm jetzt, mach nicht so ein Gesicht. Er sitzt zu seinem eigenen Schutz bis an den Hals im Kies. Wenn jemand kommt... Den Picknickkorb über den Kopf gestülpt? Und nichts ist mehr von ihm zu sehen. Der Hahn im Korb. Gabi, zu Tisch. Zu Tisch. Jetzt sieh uns nicht so an, man muss auch mal was teilen können. Was ist denn das mit dir? Wer bist du eigentlich? Ich werde 25. Was machst du hier? Ich bin so ziemlich durcheinander. Ich weiß so gar nicht, was ich einmal machen soll. Hier ist doch absolut nichts los. Das Leben liegt so frisch und duftig vor mir ausgewickelt. Und ich hab's schon satt. Jetzt lass doch die mal reden, die Gabi. Gabi! Du arbeitest in der Fischhalle? Deshalb... Ist es nicht ein bisschen ekelhaft? Der ganze Glitschkram. Der Geruch. Das ist schon ekelhaft. Das Ausnehmen und Köpfen. Man muss sehr gut Französisch reden können, als Deutsche beim Verkauf. Ich würde da gar nichts sagen können zu den ganzen Fischen. Dann sag auch nichts. Was ist denn mit dem Jungen hier? Komisch. Was hat er ausgefressen? Der lässt alles mit sich machen. Das ist komisch. Versteht er, was ich sage? Der versteht dich nicht. Der nicht. Hat er was an den Ohren oder wie? Der ist ganz übermüdet. Die Augen starren in die Ferne. Weit, weit weg ist der. Dein Mund ist süß. Der redet nicht mit dir. Ich rede auch nicht gern. Dann halt auch deine Klappe und lass endlich die da reden. Also. Ein satter Urlaub. Grabesstille. Gratuliere, das hast du hingekriegt. Ich sag jetzt auch nichts mehr. Mich regen ohne dies nur ausgewachsene Männer an. Nicht so ein Milchbart hier. Ein Mann. Ein Kerl, der einen ruiniert. Der das Gesicht aufreißt mit seinen Stoppeln. Der dich im Laufe einer Liebesnacht zerbeißt. An den zerrissenen Adern liegt und träumt. Der dich zersprengt. Von hinten und von vorne dich in Stücke reißt. Und Teil und Teil verschlingt. Ein Wilder, ein Fresser, ein Barbar, ein richtiger Mann. Der kommt eben nicht mit dem Klapperstorch wie der hier. Der landet in Springerstiefeln und voller Montur. Da läuft es mir eiskalt nur so den Rücken runter. Da, hier, bitte. Gänsehaut. So einer lässt sich eben nicht von ein paar Frauen verstecken, einbuddeln. Der gräbt selber ein. Du dumme Sau. Ach, Gabi. Na, da bist du ja. Habe ich nicht recht? Ein Kerl, der über Leichen geht. Geht über uns am besten. Du hast ihm wehgetan. Ach was. Der ist ja allerhand gewöhnt. Stimmt's, Gabi? Habe ich recht? Ein Strandkorb ist ja auch kein Himmelbett. Du bist so blöd. Was verstehst denn du von Dingen dieser Art? Gabriele, du isst ja gar nichts. Hier gibt es Hähnchen. Willst du? Zieh doch mit mir den Wunschknöchel. Bitte. Na bitte. Bei drei. Doch noch nett geworden. Eins. Picknick. Zwei. Spiele. Drei. Bellevue. Ich hab ihn. Muss so mal so richtig plaudern. Ich darf mir etwas wünschen. Weiß eh, was sie sich wünscht. Edelgard. Ich sag schon nichts. Wenn man's ausspricht, geht es nicht in Erfüllung. Sie wünscht sich einen Mann. Lüge. Lüge, Lüge. Denk dir, Gabi, sie ist mit 25 Lenzen unberührt. Normal ist das ja nicht. Kommt man da überhaupt noch durch? Ein überaltertes System. Ich suche hier für meine kleine Schwester ein Abenteuer. Nichts mehr, auf das man stoßen könnte. Sie wählte Zeit und Ort und ich kümmere mich um den Rest. Nichts mehr. So war's abgemacht. Was ich von heute an bis zu Ende denken ließe. Aber kann mir jemand sagen, wie ich in diesem Sprenggebiet den Rest auftreiben soll? Den Knaben hier haut's auch nicht gerade aus der Erde vor Begeisterung. Nun, junger Mann, wie wär's mit dieser hier? Hier. Nichts zu machen? Lass mich zufrieden. Nichts. Na bitte. Der zuckt mit keiner Wimper. Sieh dich an, da wird dir manches klar. Du bist so blöd. Du bist so blöd. Schneid eine Scheibe aus dem Dutt und mach mal was aus dir. So küsst dich niemand wach. Du bist einfach eine Nummer zu wunderlich für einen normalen Kerl. Diese Altkleidersammlung schreckt nur ab. Ich habe es gern, wenn etwas schon getragen ist. Man steigt hinein und hat eine seltsame Empfindung. Nailtest, Bluse, Zweitfrisur und Minirock. Ich steige in den Rock wie in eine andere Zeit. Die Zeit und meine Haut sind gleich wie aus demselben Material. Dralon, Nylon, Chinchilan. Hier. 1958. Wie das knistert. Leicht, bunt, billig, bügelfrei. Das neue Tempo einer neuen Zeit. Hier, 1962. Wie das riecht. Das Zeug nimmt keinen Schweiß auf und der Körper bleibt stets nass. Sie muss sich ständig ringsum pudern. Schon weil das Material so lichtdurchlässig ist, dass ihr hochgeschlossen die Sonne glatt das Fell verbrennt. Du bist zum Kotzen. Das Einzige, was ich einmal geerbt habe, ist ein Bett. 60 mal 1,80. Da bleibt man leicht allein. Es ist aus Hochdruckpropylen und Schaumstoff. Wenn ich wach liege, weiß ich warum. Ich auch. Ich auch. Am liebsten hätte ich nach jedem Liebhaber ein neues Bett. Wenn du es dir leisten könntest. Zumindest kaufe ich mir neue Klamotten. Wenn man bedenkt, wie viele widerliche Typen einen im Laufe der Zeit anfassen, geht weg mit dem Fetzen. Nach dem dritten Bier geht sie mit jedem. Ich schenke einfach alles her. Und Uli trägt es auf. Igitt. Deine Geschichte zweiter Hand, da spuck ich doch nur drauf, Igitt. Ich hasse dich. Du solltest uns zu Hause erleben, Gabilein. Eine Harmonie. Ich spiele Schifferklavier, sie singt zur Gitarre. Na los, Uli, sollen wir mal? Die blauen Dragoner, sie reiten. Da-da. Ich hasse dich. Das lügst du doch, mein Herz. Du wolltest immer sein wie ich. Ich danke. Als Kind wollte sie immer in mich reinbeißen. So lieb hatte sie mich. Mein magerer Verehrer, habe ich recht? Hast selbst nix auf den Rippen, nix am Leib als diesen Plastikfummel. Nichts Echtes eben, kein Gefühl in dir. Alles Ersatz. Lüge, sag ich. Ach, nicht mal dein Hasses Handarbeit. Soll ich dir zeigen, wie man jemanden verkloppt? Los, hau rein. Immer feste, feste, immer zugelangt. Du. Du. Das saß. Edel. Edelgard. Sie ist nicht so. Das macht die Sonne hier. Sie ist sonst wie ein Lamm. Lauf weg, solange sie bewusstlos ist. Wohin? Nur fort von hier. Ich hab niemanden sonst. Lauf weg und nimm den Knaben mit. Es ist die höchste Zeit. Ich verstehe dich nicht. Glaubst du, was einmal war, kann wiederkommen? Ich meine, dass heute noch mal gestern ist. Sie sprengen heute Nacht den letzten Bunker dieser Bucht. Heute Nacht? Die alten Wunden brechen auf. Der 19. August. Die Veteranen schlagen noch einmal ihre Schlacht mit der Vergangenheit. Und wehe dem, der ihnen dann begegnet. Heute Nacht? Ihr zwei müsst fliehen von hier. Wir zwei? Ihr zwei. Ich und er? Bring ihn nach Schweden morgen früh. Ein Kutter ankert in der Bucht, der nimmt ihn mit. Dich auch. Ich und er und ich? Versteckt euch bis zum Morgengrauen. Sie dürfen ihn nicht finden. Und Edelgard? Was ist mit ihr? Jetzt zögere nicht lange. Ich meine nur, sie hat's ja auch nicht leicht. Sie ist ja keine Schönheit. Kalbsknöchel, Allergien, Gänsehaut, alle Zivilisationskrankheiten, die man sich denken kann. Er ist gerade 18. Gut gewachsen. Hast du mal näher hingesehen? Sie träumt das Bild von einem Mann, von einem Retter aus der Not. Ihre Verehrer werden aber immer dürftiger. Von Mal zu Mal. Gefällt er dir, dann fass ihn an. Da heißt es, Augen zu und schnell vergessen, damit man leben kann. Na, Olli, wie ist das Gefühl? Schön. Ganz schön. Er fühlt sich schön an. Dann verliert keine Zeit. Aber... Raus aus dem Kies, solange sie am Boden ist. Was ist das? Die Nacht. Noch schnell. Sie schmücken schon den Strand. Ein Fest? Das ist ja schön. Edelgard. Wie ungewöhnlich. Wie geht es dir? Da hauen wir aber auf den Putz. Sie ist sonst wie ein Lamm. Ein Fest. Was für ein Fest? Die Nacht der Befreiung. Na, wie für uns gemacht. Eine Gedenknacht. Ein Jahrestag. Musik und Tanz? Und sehr viel Calvados bis zum Morgengrauen. Da siehst du, Uli, was hier los ist hinter der tristen Fassade. Die Nacht der Befreiung ist los. Da sind wir mit von der Partie. Ich nicht. Und ob, wir treten ab sofort nur mehr zu dritt auf, Gabilein. Wir haben uns getroffen, wir haben miteinander gekämpft und wir haben uns angeritzt. Uns verbindet ein süßes Geheimnis. Blut. Und der Knabe? Und der Knabe hier. Und der Knabe? Was ist mit ihm? Na, der kommt mit. Unmöglich. Tanzen wird er ja wohl können, wenn er sonst nichts kann. Ich sage nein. Dann gehen wir alle nicht. Geht ihr. Wir gehen zu viert und damit Schluss. Was ist denn das mit dem, dass wir ihn so verstecken müssen? Er ist in Gefahr, wenn er sich zeigt. Was hat er angestellt? Du kannst es ruhig sagen, wir verraten nichts. Wir schwören. Uli? Ich schwöre auch. Alte Freunde haben ihn mir hergeschickt. Sein Vaterland sucht ihn. Die NATO. Er redet nicht. Ich frag nicht, wie er heißt, woher er kommt. Ein Deserteur? Ein Fahnenflüchtiger? Im Morgengrauen wird er abgeholt von einem Kutter, der ihn nach Schweden bringt. Der Kutter gibt 3-mal Signal. Der Knabe schwimmt hinaus und ist in Sicherheit. Der Spielverderber. Ich bleibe bei ihm heute Nacht. Ich passe auf ihn auf. Nee. Jetzt macht uns so ein Feigling noch das ganze Fest kaputt. Ich grabe ihn wieder aus. Als Mann kommt er nicht durch. Was meinst du? Aber als Frau. Er wird zu uns gehören. Wir ziehen ihm ein Strandkleid an und machen ihn zurecht. Deine Ideen, Emma, das Verkleiden, immer anders werden wollen, als man gerade ist. Du bist schon ziemlich schlimm im Kopf, genau genommen. Bitte sehr, wenn wir auf diese Weise tanzen gehen... Hier ist etwas. Ich habe etwas ausgegraben. Wirf das weg. Was ist das denn? Weg damit! Schon gut. Das ist nur ein Helm. Ein durchgefressener Helm. Das findet sich ja massenhaft. Gewehre, Helme, Panzerketten, die abgefressene Tafel jener Schlacht vor 47 Jahren. Das Picknick ist zu Ende. Bei Ebbe. Heraus mit Ihnen. Lach dich hier aus Tschechen, Igeln, Minen, Drahtverhau. Die Luft ist rein. Du bist nur übermüdet. Sieh dich mal an. Da kann man sich ja fürchten. Der Körper braucht die Nacht. Mein Kopf. Rückt sie nicht raus. Schäfchen zählen hilft dann nichts. Abends 3 Bier und ich bin weg, da kenne ich nichts. Das stimmt. Nacht für Nacht in langer Reihe. 1 Tag, Tag und 2 Tag, Tag 3 Bier. Und ich sinke in todesgleichen Schlaf. 7 mal 70 ist 0, ist 9 und 4 im Sinn, 4 im Sinn. Bier macht so dumm im 1900. Kopf. 1989, minus 1942, minus 25, minus 9, Bier. Minus 12, minus... Bier! Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ich rate dir zu deutschem Bier. Was man nur lang und oft genug berechnet, verliert seinen Schrecken. Im Sinn. Ich behalte alles. Dann erinnere dich, warum wir hier zusammen sind. Schaut, wie er guckt. Ein müder Krieger, eine Memme, Deserteur. Hör nicht drauf. Wir wollen dir nur helfen. Keine Angst. Wir ziehen dich jetzt um. Hier, nimm das blaue Kleid. Er muss sich aber ausziehen. Zieh dich aus, du. Wir sehen weg. Klaut, nüt, nackelig. Zack, zack, raus aus dem Feldgrau, rein in die Strapse. Wir sehen auch nicht hin. Jetzt sieh dir das an. Tut er so, als ginge alles teilnahmslos an ihm vorüber und hat ein so schönes Talent. Edelgard. Na was denn? Guck mal hin, mein Herz. Hier lernst du staunen. Hier tust du einen Blick in die Kulturgeschichte. Der Ursprung jeden Krieges, allen Seins. Bei Männern sieht's da unten aus wie in der Steinzeit. Prähistorisches Erlebnis, schönes Talent. Fertig. Ta-da-da-da. Oh. Das sieht nicht gerade üppig aus. Gar keine Hüften. Keine Titten? Keinen Arsch? An so einem Krieger ist ansonsten ja nichts dran. Es lässt sich vielleicht etwas finden, um ihn ein wenig auszustopfen. Gabilein, sei wieder nett. Vergiss das mit den Zahlen. Vergiss das mit dem Stahlbeton, das wirft uns nur zurück. Mir ist es lieber, wenn ich gar nicht weiß, wer mich gemacht hat und aus was. Ich lebe heute und bin froh mit mir. Was einmal war, fasst mich nicht an. Dann sei auf eine lange Nacht gespannt als deutsches Kind. Das bin ich auch. Dann ist es gut. Ein Abenteuer? Das verspreche ich dir. Uli, hast du gehört? Mach dich auf was gefasst. Wir feiern unsere Ankunft. Seine Flucht. Nacht der Befreiung. Nacht der Abenteuer. Wir machen ihn zur schönsten Frau am Strand. Ich spüre schon ein Spannen in der Haut. Das wird ein Fest. Wir reißen alles auf, was uns zu nahe kommt. Deutsch, Französisch. Tote und Lebendige. Wann treffen wir uns wieder? Wir tanzen unter Lampions heute Nacht. Er und ich. Und ich. Und ich. Ich habe das Gefühl, so nah war ich am Himmel noch nicht dran. Das Gefühl habe ich seit heute Mittag auch. So einen Sonnenbrand habe ich noch nicht gehabt. Morgen könnt ihr mir die Haut in Streifen runterziehen. Morgen? Diese Musik. Hört ihr? Ein seltsames Fest. Wie in der Geisterbahn. Die Lichter, die Gestalten. Nur Männer. Ausschließlich Greise. Aber was hatten die denn eigentlich? Noch können wir fliehen. Papalapap. Auf in geschlossener Reihe. Ausschließlich Greise. Veteranen. Helden, wahrscheinlich sogar Helden. Da, Junge, nimm dir ein Beispiel dran. Was sind schon Helden? Helden sind welche, die wie Helden aussehen. Les Canadiens ont perdu 215 officiers et 3164 hommes. Les commandos, 24 officiers et 223 hommes. On compte au total 494 officiers et 3890 hommes tués, blessés ou disparus. Darf ich Sie bitten, liebe gnädige Frau? Bloß nicht zu feste. Es freut mich, Sie bei uns zu sehen. Heute, hier an diesem Strand. Die Sonne hier hat's in sich. Schmerzt es sehr? Und wie? Auf den Schulterblättern. In den Gelenken, Kniekehlen. Überall. Verbrennungen dritten Grades. Ja, drei. Wie ist das? Wie? Wie ist das Gefühl? Es brennt so. Es brennt so? Ja. Ja, wie? Wie brennt es? So sehr. Es tut ganz unbeschreiblich weh. Kurz, unbeschreiblich. Oh. Also, als ob das Fell zu eng geworden ist. Verkocht. Die alte Sonne hier ist grausam. Wirklich wahr. Sie verbrennt die schönste Seidenhaut. Sie sprechen ja sehr gut Deutsch. Mein Kompliment. Travailleur forcé. Ich spreche ja ausschließlich Deutsch. Organisation Todt, der Wall gegen den Feind zur See. Und wenn ich tanze, tanze ich auf Deutsch. Gegen die Zeit. Und wenn ich lache, lache ich auf Deutsch, weil es mir an Fremdsprachen mangelt. Und wenn ich flirte, flirte ich auf Deutsch. Ihre Erscheinung macht mich glücklich. Sie sind doch beinahe blind. Ich begehre Sie, liebgnädige Frau. Kommen Sie zum alten Bunker mit. Hey, hey. Kommen Sie mit mir. Passen Sie doch auf, ich bin versehrt. Wir haben jeder unsere Wunde und jeder jenen, der sie heilen kann, im Arm. Oh. Warten Sie. Erzählen Sie mir von den Schmerzen, deutsche Frau. Sagen Sie mir, wie es brennt. Sie innerlich zerfrisst, wie sie in Flammen stehen, lichterloh, von Kopf bis Fuß verkohlen. Bleiben Sie doch. Sie entfliehen mir nicht. Von diesem Strand kommt heute niemand fort. Alles dreht sich um mich. Ich kotze gleich. Uli, halt mich, halte mich. Sieh mal. Er tanzt. Er tanzt. Dann treib es ihm gleich wieder aus. Da unten ist die Hölle los. Das muss die Altersgeilheit sein. Dagegen ist Bibione ein Kinderspiel. Mein Gott, du hast ihn ja geschminkt wie für den Strich. Der weiß ich heute Nacht vor Freier nicht zu retten. Da kommt schon einer. Oha, den kenne ich. Der riecht so fußig aus dem Mund. Der sucht den Jungen da zum Tanz. Uli, nur Mut. Du bist jetzt an der Reihe. Das ist dein erster Tanz. Ich will nicht. Geh schon, geh, bevor er sich auf dieses Fräulein hier verlegt. Er hätte seinen Heidenspaß an dem. Liebgnädige Frau, darf ich Sie bitten? Wollen Sie mich? Ich tanze. Ich bin noch frisch und ausgeruht. So kommen Sie mit mir. Da gehen Sie. So hat sie sich das auch nicht vorgestellt. Und alles das nur wegen dir. Du bist in seine Spur zu schön geraten, junge Frau. Sieh dich vor. Ach, jetzt, Bibione. Da unten sind die Männer frühreif. Ich, Mann, du wollen? Ich war vielleicht platt. 12 höchstens, der Steppke. Ging mir mal gerade bis zum Nabel, bis hier. Mach mal eben, genauso. Ich hätte nur ein Bein anheben müssen, um ihn im Stehen verschwinden zu lassen. Soll ich dich mal verschwinden lassen? Wie? Das hättest du jetzt gern, du Deserteur. Was bekomme ich dafür? Hey, bist du verrückt? Was machst du denn? Lass mich mal wieder runter. Hey! Juhu! Juhu! Hü-hü-ja! Hü-hü! Hopp, mein kleiner Hengst. Jawohl, ein bisschen Spaß. Ein wenig Heiterkeit. Hü-hopp, ein Abenteuer jetzt. Das wäre nett. Trag mich davon. Wo geht es hin? Nach Schweden! Schweden! Ja. Wo warst du denn die ganze Zeit? Wir wollten doch zusammenbleiben. Sie kommen. Fürchtet euch. Vor nichts und niemandem. Die wiehernden Rosse, sie tanzen. Die Birken, die biegen sich lind. Die Fähnlein auf den Lanzen. Flattern im Morgenwind. Weg. Weg. Schnell. Ich will weg von hier. Was hast du denn? Bei mir war es damals auch nicht anders. So kann es nicht gewesen sein. Komm, heul dich aus. Ich hätte dir die erste Nacht romantischer gewünscht. 3:47 Uhr. Fort. Hü. Fort von hier. Hü. Ja. Hü. Kommt zu mir. Hier entlang. Ich kann nicht mehr. Wir laufen ja im Kreis. Ich kann nicht mehr. Ich komme nicht vom Fleck. Er zittert so. Er zittert. Hört ihr das? Ich höre nichts. Schmeckt ihr nichts? Die Luft schmeckt frostig. Nach Metall. Was soll ich denn nur mit ihm machen? Da bewegt sich was. Der Sand rutscht weg. Da, jetzt schon wieder. Haltet euch! Uli, halt mich auch mal fest. Ich bin versehrt. Das ist ja schön. Das ist ja komisch. Bravo! Bravo! Das war was, was? Uli, fühl mal. Ich wusste fast nicht mehr, ob ich noch richtig bin. Gabi, gib's mal zu. Du hattest doch die ganze Zeit gewusst, dass das Folklore ist. Die ganze Nacht bloß Geisterbahn. Du hast uns einen schönen Schrecken eingejagt. Ich lache. Ein blödes Feuerwerk und Blasmusik rund um die Küstenbatterie. Hey, Junge, zittere nicht. Du musst dich jetzt nicht mehr fürchten. Da sieh, der Morgen graut.